Kundgabe 1570. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.08.1940. Unmittelbare Ausstrahlung. Gnadengeschenk. Die unmittelbare Ausstrahlung göttlicher Kraft empfangen zu dürfen, bedeutet für den Menschen eine unvorstellbare Gnade. Es ist dies ein Geschenk, das weit über das Verdienst eines Menschen hinausgeht. Denn von Gott der Ansprache gewürdigt zu werden, ist etwas Beglückendes, das menschlich nicht zu fassen ist. Der das höchste und vollkommenste Wesen ist, der Himmel und Erde erschaffen hat, der über alles regiert, was ist, beugt sich herab zu einem Erdenkind und teilt sich ihm mit. Es ist dies eine Gnadengabe, die unstreitbar genügt, um das Erdenkind zu einem vollkommenen Wesen zu gestalten. Denn die Kraft Gottes wird ihm vermittelt, und diese Kraft aus Gott vermag alles. Also kann sie auch einen Menschen, der guten Willens ist, völlig umgestalten und dessen Höherentwicklung fördern. Und Kraft aus Gott ist jedes Wort, das dem Erdenkind zugeht, durch Gottes übergroße Liebe. Denn was von Gott kommt, kann nichts anderes sein, als seine Ausstrahlung. Und so Gott Kraft ausstrahlt, gewinnt das mit dieser Kraft bedachte Wesen an geistiger Substanz. Es nimmt also etwas entgegen aus der Hand Gottes, was zur Vermehrung seines Wesenhaften beiträgt. Es verbindet sich Geistiges aus Gott mit dem Geistigen im Menschen, und es tritt dies so zutage, dass das Verlangen nach dem rein Geistigen verstärkt wird und ihm also entsprochen werden kann durch vermehrte Zufuhr geistiger Kraft. Es ist nach außen ein solcher Zustrom von Kraft nicht besonders erkenntlich. Jedoch das Wesen des Menschen, sein Denken und Empfinden, vergeistigt sich immer mehr und es erfüllt dann der Mensch erst seinen Erdenlebenszweck, wenn alle seine Sorge nur der geistigen Höherentwicklung gilt. Dass ein Mensch mit einem so außergewöhnlichen Gnadengeschenk bedacht wird, hat seine Begründung wieder darin, dass dieser Mensch keinerlei irdischen Vorteil suchte aus der Verbindung, die er selbst anbahnte aus eigenem Antrieb. Sofern irgendwelche Berechnung einer solchen Verbindung zugrunde liegt, kommt nie und nimmer diese zustande. Da aber nur der Wille zu Gott Beweggrund war und die Hingabe des eigenen Willens der Verbindung zwischen Himmel und Erde voranging, ergriff die göttliche Vaterhuld sein Geschöpf in seiner unsäglichen Liebe und zog es zu sich heran. Und da Gott in sich Kraft ist, musste also die göttliche Kraft fortan in jenes Erdenkind überströmen und in vorbenannter Weise auf dieses wirken. Es kann nun nicht anders als den Willen dessen erfüllen, der ja nun erst überfließt auf alles Geschaffene, was mit ihm sich verbindet. Es muss der Mensch nun gleichsam die göttliche Kraftäußerung an sich verspüren, indem alles in ihm drängt nach Vereinigung mit dem, der selbst Kraft ist. Es muss der Wille des Menschen immer eifriger sich Gott zuwenden. Es muss zueinander streben, das Geistige im Menschen und das Geistige außerhalb. Denn alles Geistige ist Kraft aus Gott, die wieder zu ihm, von dem sie ausgegangen ist, zurückverlangt. Also muss die Ausstrahlung göttlicher Kraft bewirken, dass der Mensch ihre Wohltat verspüret an sich und wieder die endgültige Vereinigung mit dem Kraftspender selbst anstrebt. Amen.